Moment, wir bringen den Zeitplan und dann wir werden das besprechen. Und da wir nicht so viele Leute sind, können Sie alle hören, was ich sage. Okay, brauche ich nicht schreien. Okay, dann erst gehen wir durch den Zeitplan. Haben Sie alle bekommen? Okay. Nach diesem Zeitplan um 3:45 Uhr gibt es Glocke. Ja? Jemand kümmert sich um die Glocke? Nein. Sehr gut. Die Glocke. Keine Glocke? Ja. Sollte ich das machen? Ja, die Uhr. Alle haben einen Wecker. Nicht alle von uns, diejenigen, die hier Mönche sind, sind daran gewöhnt. Aber nicht alle sind gewöhnt, so früh aufzustellen. Dann haben sie alle Handy dabei oder einen Wecker. Ja, okay. Dann natürlich, wenn man noch früher aufstehen will, kann man noch früher, aber spätestens 3:45 Uhr, ne, damit wir um 4 Uhr anfangen können. Okay? Das ist also ein bisschen nach dem Zeitplan von den Klostern, in Vietnam, in China auch ungefähr. Dann 4 Uhr bis 5 Uhr, aber wir werden nicht so genau. Keine deutsche Pünktlichkeit. Jetzt ist nicht mehr so viel deutsche Pünktlichkeit, so wie früher. Aber wir machen ungefähr eine Stunde, vielleicht ein bisschen mehr. Qigong. Und diese Qigong-Reihe, dass ich hier lehren werde. Sie können das hier finden, studieren. Das hat meine Schülerin aus Taiwan geschrieben, mit meiner Hilfe. Und ich kann das verteilen jetzt. Bitte. Verteilen Sie das an alle Teilnehmer. Gibt es genug? Ni bu yi ting xue yao, ni yi jing zi tao, ni gei ta men, yu bu. Sie haben früher, fehlt noch ein paar Kopien. Alle haben bekommen. Ich habe noch. Wie viele Kopien fehlen noch? Ich habe in meinem Zimmer gibt es noch drei Kopien. Hm? Bitte hole das. Hat jemand schon früher Qigong gelernt? Naja, dann bitte studieren Sie das durch. Ich werde das jetzt nicht erklären, weil was das Wesentliche ist da geschrieben. Das ist nach der Tradition nach, diese Qigong hat der Bodhidharma, der sozusagen der erste Meister von Zen in China, der nach China diese Tradition gebracht hat, aus Indien. Er wurde vergiftet, weil er so sehr seltsam aussah, sehr schwarz, lange Haare, große Augen. Die Kinder hatten Angst von ihm. Dann irgendwelche dann in einem Dorf in Henan-Provinz, die eine Bauernfamilie, wo er gewohnt hat, haben sie ihn vergiftet. Und dann er zog sich zurück nach Shaolin. Ich höre ganz schlecht. Dann kommen Sie vorne. Alle anderen hören gut. Na prima. Dann er zog sich zurück nach Shaolin. Heutzutage ist das das Zentrum von Kung Fu und Qigong auch. Und dort hat er diese Reihe geübt. Und der Tradition nach konnte er seinen Körper entgiften. Und dann sah er 9 Jahre lang in einer Grotte, das in Shaolin ist. Und so hat er dann diese Tradition übertragen zu Hui Ke und anderen. Von Hui Ke, zweiter Patriarch. Dann geht es bis zu heute in Vietnam, China, Korea, Japan. Ist es gehört zu einem sehr wichtigen Teil von Buddhismus. Diese Tradition, wie Sie vielleicht wissen, ist basiert auf Pragya Paramita, auf transzendentale Weisheit. Und in diesem Kurs werde ich euch beibringen, auch die Shamatha, Vipassana Meditation, Konzentration und Einsicht, das auf diese Tradition, transzendentale Weisheit, Tradition basiert ist. Ist das interessant? Wie Sie vielleicht wissen, diese Tradition ist die Grundlage für Verständnis von Mahayana-Buddhismus. In der buddhistischen Tradition, wir haben eigentlich 2 Traditionen, Mahayana und sogenannt heutzutage nur Theravada, aber früher gab es viele, viele Schulen. Der Ziel von Mahayana ist, ein vollkommen erleuchtender Buddha zu werden. Nach der Theorie von Mahayana, der Arahat, was Ziel von den Schülern ist, ist noch nicht vollkommene Erleuchtung. Man hat noch was zu lernen. Und was gibt es zu lernen? Nicht Dualität. Nur durch nicht dualistische Einstellung zur Meditation kann man dann ein vollkommen erleuchtender Buddha werden. Also eigentlich Mahayana-Tradition von Shamatha Vipassana, von Konzentration und Einsicht, Meditation. Im Buddhismus, wir haben 2 Sorten von Meditation, wenn Sie nicht wissen, die sich ergänzen, wenn man die höchste Realität realisiert hat. wenn man die höchste Realität realisiert hat, dann die Shamatha und Vipassana Meditation werden zur Einheit. Und das wird erklärt auf verschiedenen Weisen in verschiedenen Traditionen. Mahayana ist basiert auf Philosophie von Madhyamika, das ist mittlere Weg, und Yogacara. Madhyamika ist mehr, beschäftigt sich mit richtigen Einsicht, und Yogacara, er hat sehr ausführliche Erklärung von Shamatha und Vipassana. Und ohne Shamatha und Vipassana, ohne Konzentration und Einsicht, kann man nicht zur Klarheit kommen. Man muss die zwei ergänzen, nur dann kann man klar über Inhalt von unseren Erfahrungen werden. Und wenn man klar ist über Inhalt von unseren Erfahrungen, was wir mit dem Körper und Geist machen, kann man dann die höchste Wahrheit einblicken. In der Mahayana-Tradition, diese höchste Wahrheit ist schon, ob wir es wissen oder nicht, ist schon eigentlich die Grundlage von allem, was wir erfahren. Nur wir sind nicht davon bewusst. Wir leben schon in der höchsten Wahrheit, in der höchsten Realität. Nur wir sind nicht davon bewusst. Das ist dann, dazu brauchen wir transzendentale Weisheit, damit wir davon bewusst werden. Und diese transzendentale Weisheit in der Tradition von Yogacara ist eigentlich, was unser Bewusstsein ist. Unser Bewusstsein ist von Natur transzendentale Weisheit. Und das ist zu realisieren. Also, unser wahrer Geist ist nicht dualistisch. Dieser Dualismus, wir haben selbst durch unsere Karma, durch unsere Begrenzungen in unseren Geist selbst geschaffen. Und das ist, was zu aufzubauen ist. Das soll man dann zerstören, damit man sich in der, damit man Einsicht oder Satori oder Kaiwu erreicht. Dann in diesem Kurs, in dem es sehr kurz ist, dann ich lehre euch, und früher habe ich, ich glaube, auch schon angefangen zu lehren hier, die Meditation über Einatmen und Ausatmen. Ich weiß, einige von euch haben schon gelernt. Wer hat nicht gelernt, die Meditation über Einatmen und Ausatmen? Alle? Wer hat nicht gelernt? Na prima, dann lernen Sie, gute Gelegenheit. Diese Meditation über Einatmen und Ausatmen, die meisten von uns, ich selbst, habe ich so gelernt, lernt man nach der Theravada-Tradition. Und die, wir lernen jetzt auch Qigong, weil Qigong ist auch verbunden in tantrische Tradition. Vielleicht einige von euch haben auch ein bisschen sich mit tibetanischem Buddhismus beschäftigt. Die tantrische Tradition, genauso wie Yoga, beschäftigt sich mit den subtilen Energien. Diese subtilen Energien sind sozusagen der Schlüssel für Verständnis von Subtilität des Geistes. Nach der Lehre von Buddhismus, wir sind grob, weil unser Geist grob ist. Und Prozess der Erleuchtung ist Prozess der Sublimierung des Geistes. Bis der Geist dann eins wird mit der nicht-dualistischen Realität. Okay, hören Sie gut jetzt? Na prima. So, dann in den 5 Tagen oder 4,5 Tagen, ich weiß nicht, wann genau dieser Kurs zu Ende geht, können Sie natürlich nicht erwarten, dass Sie ein Buddha werden und zu Klarheit kommen. Meine Aufgabe ist, euch insofern es möglich, irgendwelche feste Grundlage für weitere Übung geben. Wenn ich das erreicht hatte, ist der Kurs erfolgreich. Und damit ich es erreiche, dann ich teile meine Erklärung in 2 Teile. Vormittags, ich lerne dann die Methode der Meditation. Und ich erkläre insofern, wir dafür Zeit haben, wie es meditiert wird. Diese Meditation über Atmen in der Theravada-Tradition, das meistens von uns gelernt haben. Und dann, was ist der Unterschied in dieser Tradition, die mit eigentlich mit der Weg von Bodhisattva verbunden ist? Ja, der Weg von Bodhisattva ist nicht dualistisches Verständnis des Geistes. Dann morgens werde ich die Methode erklären, nachmittags, dann widmen wir völlig der Meditation. Also nach dem Zeitplan erst Qigong und ein bisschen Meditation dazu von 4 bis 6. Dann Frühstück, dann gemeinsame Arbeit, ich weiß nicht was. Und 7 Uhr bis 8 Uhr Interview, das habe ich nicht gesehen. Interview vielleicht machen wir nicht gleich morgen, aber wir fangen übermorgen. Erst erkläre ich ein bisschen die Methode und ein klein bisschen auch die Theorie. Und dann übermorgen fangen wir an mit Interview. Das heißt, wir haben wie viele Tage? Morgen ist Samstag, ja? Richtig? Dann Sonntag, Montag, Dienstag. Wann geht der Kurs zu Ende? Mittwoch. Mittwoch. Dann Mittwoch, 4 Tage. Hm? Dann verteilen, wir haben eine Stunde für Interviews, dann müssen wir die Zeit, wenn wir die Zeit nicht genügen ist, dann können wir dann während der Pause auch in den letzten Tagen vielleicht Zeit finden, wenn Sie ein bisschen tiefer in die Meditation gehen und fragen haben, dann sollen Sie auch Gelegenheit haben zu fragen. Dann 8 Uhr bis 11 Uhr erst gebe ich Erklärung der Methode, vielleicht 1 Stunde oder ungefähr. Und dann machen wir wieder 2 Runden der Meditation. Wie lange meditieren Sie oder wie lange meditieren Sie verhältnismäßig gemütlich? Stunde? Eine Stunde, okay. Oder ist das zu lang? Hm? Oder wir machen immer 45 Minuten und 15 Minuten Gehmeditation. Hm? Das ist viel besser für die Gesundheit auch. Hm? Man soll diese Körperlage wechseln. Hm? Dann ich schlage vor 45 Minuten hm? Und 15 Minuten Gehmeditation. Hm? Und diejenigen, die nicht Gehmeditation üben wollen, können weiter meditieren. Hm? Das ist nicht kein Pflicht. Moment so, 45分钟一响, 15分钟进行. Hm? 如果不需要进行, 那就可以继续用功. Hm? Okay? Dann nachmittags, dann die Zeit widmen, wir haben genügend freie Zeit, wenn nicht genug Schlaf, man kann nachmittags sich ausruhen oder schlafen oder spazieren gehen, wie man will. Hm? Und dann 14 Uhr bis 17 Uhr, dann machen wir 3 Sessionen der Meditation, immer 45 Minuten und 15 Minuten. Ja. Gehmeditation können wir auch draußen üben. Hm? Und am besten brauchen wir eine Glocke oder sowas. Das, gibt es eine Glocke? Nein? Ja, morgen. Hm? Dann für die Meditation brauchen wir auch eine Glocke. Das, ich habe zwar einen Wecker da, aber das klingt nicht so. Ja, wir haben alles. Und noch ein bisschen mehr. Hm? Na prima. Dann 17 Uhr, 14 bis 17 Uhr Meditation. Dann Abendessen für diejenigen, die daran gewöhnt sind. Und 19 Uhr bis offen. Hm? Ich werde das bis, sagen wir, bis 21 Uhr. Hm? 19 Uhr bis ungefähr 21 Uhr, hm? Vielleicht klein bisschen kürzer oder klein bisschen länger. Hm? Dann ich mache Dharma-Belehrung, das basiert ist auf der Yogacara-Lehre. Hm? Und vielleicht werde ich, letztes Mal habe ich angefangen mit der 6. Kapitel von Jieshen Mijing. Hm? Sutra der Lösung der Knoten. Hm? Ich habe das auf Tschechisch übersetzt. Das ist sozusagen Grundlage für Verständnis von der Yogacara-Lehre, hm? Das auch Grundlage ist für Tantra. Hm? Diejenigen, die sich mit tibetanischem Buddhismus beschäftigen, ich unterrichte das auch in vielen anderen Orten. Und diese 6. Kapitel sind die Fragen von Maitreya an Buddha, an Praxis von Shamatha und Vipassana, Konzentration und Einsicht in der Mahayana-Tradition. Hm? Okay, alle wollen lernen. Ich habe nicht den deutschen Text, ich habe nur den tschechischen Text, den ich übersetzt habe, und den chinesischen Text. Aber ich werde versuchen, es übersetzen, hm? Aus dem Chinesischen ins Deutsch. Hm? Vielleicht kein perfektes Deutsch, aber die Bedeutung wird fast dieselbe. Hm? Und dann erkläre ich ein bisschen die Hauptprinzipien von Meditation in der Mahayana-Tradition. Eigentlich, wenn Sie in China, Korea, Japan, Tibet Mongolien und so über diese Konzentration und Einsicht lernen, ist es basiert auf dieses Buch. Hm? Dann, das ist sozusagen Grundtext der Yogacara-Tradition. Vielleicht wissen Sie, Yogacara-Tradition hat zwei sozusagen Branchen, die sich ergänzen. Eine ist basiert auf Alaya-Bewusstsein, das heißt die vergängliche Bewusstsein als Grundlage von allen unseren Erfahrungen. Andere ist basiert auf wahre Bewusstsein. Bewusstsein, das ist Bewusstsein, das sich nicht ändert. Hm? Beide sich ergänzen natürlich. Hm? Und beide sind sehr wichtig für unser Verständnis von Buddhismus. Hm? In der Zen-Tradition wird mehr diese wahre Bewusstsein betont, hm? Was auch Buddha-Natur heißt oder Tathagata-Garbha-Matrix der Tathagata. Aber für uns besonders, für uns, die auch andere Traditionen gelernt haben, besonders Theravada, ist es besonders wichtig, weil es verbindet die analytische Methode und auch Zen oder Dzogchen oder Mahamudra-Methode, das auf sozusagen nicht-dualistische Bewusstsein basiert ist. Alaya ist der Grund für unser dualistisches Bewusstsein, obwohl es selbst nicht dualistisch ist. Okay, dann diese Dharma-Belehrung wird dann sechste Kapitel, ich erkläre ein bisschen die Grundlagen von Shamatha Vipassana in Mahayana. Und dann am Ende machen wir ein bisschen Meditation, Metta-Meditation, Liebe-Meditation und ein bisschen auch Rezitation. Und für Rezitation haben wir ausgewählt zwei Texte. Herz-Sutra, was zusammenfasst die Bedeutung der transzendentale Weisheit, was die Grundlage für nicht-dualistische Verständnis von Buddhismus ist. Und dann auch Tapejo, was heißt diese Dharani, oder Mantra von großem Mitgefühl von Avalokiteshvara, das, wie Sie wissen, ist Verkörperung von Mitgefühl. In der tibetanischen Tradition ist es ein Yogi, tief in Versenkung. In der chinesischen Tradition, vietnamesischen Tradition, ist es ein so ein Abbild von einer historischen Person, eine Prinzessin, die besonders bekannt war für Mitgefühl und ist dann mehr weiblich. Okay, und dann, was bleibt üblich, ist nur Nachtruhe. Und dann ungefähr um 9 machen wir immer Schluss. Heute, da vielleicht einige von euch sind von weit weg gekommen, dann machen wir Schluss etwas früher. Hm? Oder wollen wir erst mit ein bisschen rezitieren und meditieren und dann Schluss machen? Hm? Oder seid ihr müde? Was ist besser? Ausruhen. Nein? Oh, da gibt es viele Interesse. Das ist schön. Dann rezitieren wir heute diese Pragya Paramita Sutra. Erst in der Originalsprache Sanskrit und dann auf Deutsch. Hat jemand von euch Sanskrit gelernt oder Pali? Ne? Wenn Sie nach Nepal oder nach Tibet fahren, Sie werden sehen, diese Pragya Paramita hat auch eine Verkörperung. Es ist eine besonders schöne Frau, die sitzt tief in Meditation. Also Mitleid hat mit sozusagen mit Yin-Energie zu tun, mit passiver Energie zu tun. Das dann durch Weiblichkeit zu Eindruck kommt. Aber passive Energie lässt sich nicht von aktiver Energie trennen. Die kommen immer zusammen. Deswegen die passive Energie ist, was auch eigentlich uns Kraft gibt. Durch passive Energie, durch Mitleid, kommt die Kraft der Weisheit und durch Kraft der Weisheit alle Probleme werden gelöst. Indem wir keine Kraft der Weisheit haben, wir müssen uns mit Mitgefühl ernähren. Ist das so? Okay. Also, wir studieren Buddhismus, damit wir die Kraft der Weisheit bekommen und dann gibt es keine Probleme mehr. Wenn wir Probleme haben, die Kraft der Weisheit ist nicht reif, na, dann üben wir Shamatha, Vipassana und Mitgefühl. Also man fängt an mit diese Anrede an diese Gottheit der Weisheit. Form ist ziemlich ähnlich mit Sophia von den Griechen. Sehr, sehr schöne Frau. Und sie wird verehrt als Verkörperung von Weisheit, transzendentale Weisheit. Und das ist die Anrede an sie. Man kann dreimal rezitieren. Om Namo Bhagavatyai Arya Pragya Paramitayai Om Namo Bhagavatyai Arya Pragya Paramitayai Om Namo Bhagavatyai Arya Pragya Paramita Yai. Sie können mit mir rezitieren. Arya Avalokiteshvaro Bodhisattva Gambiram Pragya Paramita Charyam Charamanu Vyavalokayatisma Pancha skandas tamscha. Svabhava shunyan pashatisma. Iha shariputra rupam shunyata. Shunyata iva rupam. Rupam napritak shunyata. Shunyataya napritak rupam. Yat rupam sa shunyata. Ya shunyata tat rupam. Evameva vedana samgya samskara vijnanam. Iha shariputra sarvadharma shunyata lakshana anutpana anirudha amala avimala anuna aparipurna. Tasmat shariputra shunyataya narupam navedana na samgya, na samskara, na vijnanam, na chakshu, shrotra, grana, jihva, kaya, manamsi, na rupa, shabda, gandara, sa, sparshtavya, dharmaha, na chakshu, vijnana, dhatu, yavan, na mano, vijnana, dhatu, na avidya, na avidya, kshayo, yavan, na jamaranam, na jara, marana, kshayo, na dukha, samudaya niroda marga na gyanam na prapti na aprapti tasmat chari putra praptitva bodhisattvasya pragya paramita mashritya viharati achita avarana chita avarana nastitva atrasto viparyasa atikranto nishta nirvana prapta. Triadva vyavastita sarva sambuddha pragya paramita mashritya anutar samyak sambodhim abhisambuddha tasmaj gyatavyam pragya paramita mahamantro mahavidya mantro anutara mantro sama asama mantra sarva dukha prashamana satyam amityatvat pragya paramitaya ukto mantraha tatyatha gate gate para gate parasam gate bodhisvaha gate gate para gate parasam gate bodhisvaha gate gate para gate parasam gate bodhisvaha. Und jetzt auf Deutsch. Die Einsicht, die uns an das andere Ufer bringt. Als Avalokiteshvara sich tief in der Einsicht übte, die uns an das andere Ufer bringt, entdeckte er plötzlich, dass alle fünf Skandas gleichmaßen leer sind und durch diese Verwirklichung überwand er alles Leiden. Herr Shariputra, dieser Körper selbst ist Leerheit. Und Leerheit selbst ist dieser Körper. Dieser Körper ist nichts anderes als Leerheit und Leerheit ist nichts anderes als dieser Körper. Dasselbe gilt für Gefühle, Wahrnehmungen, geistige Formkräfte und Bewusstsein. Höre Shariputra, alle Phänomene tragen das Zeichen der Leerheit. Ihre wahre Natur ist die Natur von Nichtgeburt und Nichttod, kein Sein, kein Nichtsein, kein Verneigen, keine Reinheit, kein Zunehmen, kein Abnehmen. Deshalb sind in der Leerheit Körper, Gefühle, Wahrnehmungen, geistige Formkräfte und Bewusstsein. Keine getrennten eigenständigen Gebilde. Die 18 Bereiche der Phänomene, die da sind, die 6 Sinnenorgane, die 6 Sinnobjekte und die 6 Bewusstseine, sind ebenfalls keine getrennten, eigenständigen Gebilde. Die 12 Glieder des Anuigen sind ebenfalls keine getrennten, eigenständigen Gebilde. Leiden, die Ursachen des Leidens, das Ende des Leidens, der Pfad, Einsicht und Erlangen sind ebenso keine getrennten, eingeständigen Gebilde. Wer immer das erkennen kann, muss nicht mehr erlangen. Bodhisattva, die sich in der Einsicht üben, die uns an das andere Ufer bringt, sehen keine Hindernisse mehr in ihrem Geist, und weil es keine Hindernisse mehr in ihrem Geist gibt, können sie alle Angst überwinden, alle falschen Wahrnehmungen vernichten und vollkommenes Nirvana verwirklichen. Indem alle Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sich in der Einsicht üben, die uns an das andere Ufer bringt, sind sie fähig, wahre und vollkommene Erleuchtung zu erlangen. Deshalb, Sariputra, sollte man wissen, dass die Einsicht, die uns an das andere Ufer bringt, ein großes Mantra ist, das höchst erleuchtende, das allerhöchste Mantra, ein Mantra ohne Gleichen, die wahre Weisheit, welche die Kraft hat, jede Art von Leiden ein Ende zu bringen. Deshalb lasst uns ein Mantra verbinden, um die Einsicht zu preisen, die uns an das andere Ufer bringt. Gatte, Gatte, Paragatte, Parasangatte, Bodhisvaha. Was heißt Gatte, Gatte, Paragatte, Parasangatte, Bodhisvaha? Jeder weiß? Okay, Gatte ist Lokativ von Passiv Partizipium von Gam, was heißt im Zustand von gegangen sein. Sind Sie im Zustand von gegangen sein? Wenn Sie Buddha werden, sind Sie im Zustand von gegangen sein. Indem wir nicht Buddha sind, haben wir noch Probleme und sind noch nicht im Zustand von gegangen sein. Dann im Zustand von gegangen sein, im Zustand von gegangen sein, von gegangen wo? Para, auf das andere Ufer. Para gatte, para sam gatte. Sam heißt zusammen. In dem Zustand gegangen sein, auf das andere Ufer zusammen und richtig. Sam hat diese zwei Bedeutungen. Zusammen und richtig. Zusammen mit allen Wesen. Das ist richtig. Und das ist dann Bodhi und Svaha, Heil. Dann das ist zu erreichen. Deswegen üben wir. Und hoffentlich, wenn Sie hier verlassen, haben Sie etwas, ein kleines Verständnis davon und Interesse, wie man dazu kommt, in dem Zustand von Gegangensein zu werden. Ist das ein prima Zustand? Damit man das erreicht, muss man sich bemühen. Wenn man es erreicht hat, braucht man sich nicht mehr zu bemühen. Dann alles wird nur reflektiert, wie es ist. Okay, dann das ist Herzsutra. Wir werden das jeden Tag rezitieren. Und vielleicht, wenn es nicht zu viel wird, dann fügen wir dazu diese Tapejo, diese Mantra von großem Mitgefühl, aber nicht heute. Diese Mantra von großem Mitgefühl oder Dharani von großem Mitgefühl hat viele, viele Versionen. Ich kenne andere Versionen. Diese Version ist nicht sehr sanskritisch, aber es wird so rezitiert. Die Bedeutung ist nicht klar. Die Version, die ich habe, ist auch die Bedeutung nicht sehr, sehr klar, aber klarer als das, was wir hier haben. Aber Mantra braucht nicht unbedingt eine klare Bedeutung haben. Es gibt Mantras, die überhaupt keine Bedeutung haben, die einfach eine Stimmung in uns verursachen. So wie wir meditieren beim Essen, vor dem Essen. Es gibt auch Sanskrit-Mantras, drei oder vier. Die Vietnamesen auch wissen nicht die Bedeutung, aber die haben einen Klang, das uns an diese Energie, irgendwie mit dieser Energie von Reinheit verbindet. Na gut, dann jetzt meditieren wir vielleicht eine halbe Stunde, okay? Und dann machen wir Übertragung der Verdienst und gute Nacht. Okay?